Die deutsche Wirklichkeit, wie sie sich vor meinen Augen in den Jahren 1970 bis 1975 entfaltete, war der schönste Beleg für meine Befürchtungen. Die außenwirtschaftliche Anpassung, die in der wiederholten Freigabe des Wechselkurses gegenüber dem Dollar von 1969 bis 1973 ihren Ausdruck fand, und die erste Ölkrise, die im Herbst 1973 begann, brachten zusätzliche Turbulenzen für die Preisstabilität und die Konjunktur. Die sozialliberale Regierung schien nicht nur bei der Haushaltskonsolidierung zu versagen. Trotz der von Karl Schiller ins Leben gerufenen konzertierten Aktion, einer institutionalisierten Gesprächsrunde mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, hatte sie offenbar auch die Tarifparteien nicht im Griff. Im Winter 1974 gelang der ÖTV für den öffentlichen Dienst trotz beginnender Rezession ein skandalöser Tarifabschluss von 10%, der durch seine Signalwirkung die schon bei 6% liegende Inflationsrate weiter nährte und zusätzliche Haushaltslöcher aufriss. 1973 und 1974 versuchte die Bundesbank mit scharfen Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen, was die Konjunktur weiter dämpfte. In den Ländern begann eine Serie spektakulärer Wahlniederlagen für die SPD. Die Autorität von Bundeskanzler Brandt bekam Risse. Wegen eines Spionagefalls trat er im Mai 1974 zurück. Helmut Schmidt wurde sein Nachfolger. Ich war im Herbst 1973 Sekretär im Planungsbüro der SPD-Langzeitkommission bei der Friedrich-Ebert-Stiftung geworden. Diese Kommission sollte unter dem Titel Orientierungsrahmen 85 ein Langzeitprogramm für die SPD erstellen. Es war für einen jungen Mann wie mich faszinierend, bei den Diskussionen der Kommissionsmitglieder anderthalb Jahre lang zu beobachten, wie die Gestaltungsutopien mit der sich zunehmend verfinsternden Wirklichkeit rangen. Ich sah das erste Mal in unmittelbarer Nahbeobachtung Politiker, darunter zahlreiche hohe Amtsträger und zahlreiche junge Hoffnungen der Partei, in Aktion. Ich sah die Prägung durch Ideologien und Interessen. Ich sah, wie Kompromisse zustande kamen. So sehr ich viele Beteiligte schätzte und bewunderte, so sehr bestätigte dieses anderthalb Jahre währende Naherlebnis meine konservativen wirtschafts- und finanzpolitischen Überzeugungen. Diesem kreativen Chaos musste man fiskalisch und ordnungspolitisch einen ganz engen Rahmen vorgeben. Zu meiner Freude gelang es schließlich, im Text des Programms ganz vernünftige wirtschafts- und finanzpolitische Leitideen unterzubringen. Dies wurde auch dadurch erleichtert, dass die Ölkrise an Dramatik gewann und die Rezession immer schärfer wurde. Damals lernte ich, wer schreibt, der bleibt. Die ursprünglichen Textentwürfe zum ökonomischen Teil des Programms stammten ja zumeist im ersten Entwurf aus meiner Feder. Und es ist schwer, ja fast unmöglich, einen halbwegs konsistenten Text durch schiere Umformulierung in sein Gegenteil zu verkehren. Unmittelbar nach Fertigstellung des Programmentwurfs wechselte ich Anfang 1975 ins Bundesministerium der Finanzen. Zunächst war ich im steuerpolitischen Grundsatzreferat, dann im Referat Finanzfragen der gewerblichen Wirtschaft tätig. Anfang 1975 war eine große Einkommenssteuerreform mit erheblicher Nettoentlastung in Kraft getreten. Sie war aus Gründen der Steuerstruktur notwendig geworden, aber sie brachte gleichzeitig durch die Erhöhung der Nettoeinkommen einen höchst willkommenen keynesianischen Schub. Bereits im Sommer 1975 begann die Wirtschaft wieder zu wachsen und verließ alsbald die Talsohle. Allerdings war die Arbeitslosigkeit von 180.000 im Jahr 1973 auf über 1 Million Arbeitslose im Jahr 1975 geklettert. Das galt damals als eine unerhört hohe Zahl. Die Schäden der überwundenen Rezession für die öffentlichen Haushalte waren erheblich. Jetzt rächte sich, dass man nicht rechtzeitig vor Ausbruch der Rezession eine Konsolidierung eingeleitet hatte. Die Neuverschuldung aller öffentlichen Haushalte betrug 1975 64 Milliarden D-Mark oder 6,2% des Bruttosozialprodukts. Die guten Jahre der Nachkriegszeit waren vorüber. Wir wussten es nur noch nicht. Von nun an würde uns bis heute ein ständiger Anstieg der staatlichen Schuldenquote begleiten. 1975 hatte sie allerdings noch den aus heutiger Sicht traumhaft niedrigen Stand von 24,8% des BIP. Heute 81%. Zunächst aber gab es von 1976 bis 1978 einen neuen Aufschwung. Er wurde beendet durch die Folgen der zweiten Ölkrise. Diese hatte 1979 mit der Revolution in Iran und dem Sturz des Schahs begonnen. Der erneute Anstieg der Inflationsrate veranlasste die Bundesbank von 1979 bis 1982 erneut zu einer sehr scharfen Geldpolitik. 1975-76 war ich in der Grundsatzabteilung des Bundesfinanzministeriums auf vielen unterschiedlichen Finanzbaustellen tätig. Natürlich immer als kleiner Hilfsreferent ohne Entscheidungsbefugnis, aber ich bekam einen Begriff vom Ausmaß des Trotz, der Gewohnheiten und der Reserven im Staatsapparat und bei ganz unterschiedlichen Kategorien von Staatsleistungen.